Aber du ziehst nicht damit vorbei. Dann ist da ein Leben. Aber auch da bist du nicht involviert. Ich werde heftig von unten an den Wurzeln reißen, bis die obere Welt sich regt. Yeah.